Die Bulgarien-Korea-Freundschaftsgesellschaft gab das Bulletin Juli Nummer heraus. In den Beiträgen mit verschiedenen Titeln, wie der 22. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung, würdigte man das heilige revolutionäre Leben und die großen Verdienste von Kim Il-sung. Außerdem erschien auch ein Artikel für volle Unterstützung der gerechten Sache der Koreaner für die Wiedervereinigung des Vaterlandes.